bisschen kleinere Runde, sonntagsmäßig. Ja, also ich bin Jonathan, ich bin heute aus Leipzig hergefahren. Morgen fahre ich nochmal nach Heidelberg und mache halt regelmäßig solche Vorträge zur politischen Theorie des Anarchismus. Machen halt nicht so viele Leute, genau. Und mir ist es einfach wichtig, um so deutlich zu machen, okay, auch so im anarchistischen Denken gibt es halt einfach eigene verschiedene Arten von Theorien und so weiter. Ne? Ist ja oft so die Unterstellung, dass es dann, ja, zum Beispiel dann vor allem so marxistische Leute sind, die dann, oder die sich so verstehen, sage ich mal, oder so, und dann müssen sie den Anarchisten erklären, was sie eigentlich dann alles falsch machen und verkürzt ist und wie es eigentlich geht und so weiter. Und das nervt mich ziemlich, oder das hat mich ziemlich genervt. Und ich war einfach auch viele Jahre halt so aktiv in Jena, vor allem, wo ich dann vorher gewohnt habe. Und dann kam eben aber noch rein, dass ich mich halt schon sehr ausgiebig tatsächlich mit Theorie-Sachen beschäftigt habe, also politische Theorie und so weiter. Hab da drin halt eine Doktorarbeit geschrieben und so. Aber das ist jetzt nicht unbedingt der Grund, warum ich hier bin, sondern das ist dann eher sozusagen, da kommt dann halt eins zum anderen. Also ich möchte gern darüber halt diskutieren oder halt diese Gedanken verbreiten, um da eigentlich natürlich schon auch zum Aufbau halt von anarchistischen Perspektiven halt beizutragen und so weiter. Ne? Genau, und da gibt es ja, viele Leute haben gute Vorstellungen, gute Begriffe, machen auch Zeug und so weiter. Aber es ist auch wichtig, dass wir so gemeinsame Begriffe haben oder Anarchistinnen gemeinsame Begriffe haben, auf die sich beziehen können sozusagen, damit es halt nicht nur sozusagen so ist, dass halt alle irgendwie rumwurschteln und das halt machen, was sie denken, sondern dass wir sagen, okay, wir beziehen uns da halt aufeinander, indem wir halt gucken, okay, was heißt denn jetzt Solidarität, ne, oder Gleichheit oder sowas in der Art, oder Kooperation und so eben auch, was heißt denn eigentlich Politik? Also darum geht's heute, ne? Ich mache das schon erstmal als so eine Art Vortrag. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht euch zu lang zuquatsch, weil wir sind jetzt auch nicht so eine riesen Runde. Also ihr hakt einfach ein, wenn irgendwas ist vielleicht. Und dann reden wir darüber weiter. Und ansonsten versuche ich, euch ein bisschen jetzt fokussiert so die Kernpunkte rüberzubringen von dem, womit ich mich beschäftigt habe oder vielleicht auch so ein paar Gedanken. Und dann wäre es natürlich cool, wenn wir einfach dann nochmal diskutieren. Genau, aber so zwischendrin, ich habe hier euch noch mal ein paar Karten mitgebracht, da könnt ihr euch gerne eine rausnehmen. Mit dieser Blogadresse, die ich hier habe, also dieses paradox-a.de, da schreibe ich halt so meine Texte und Hinweise und Veranstaltungen und Gedanken und was ich halt so mache und so weiter. Genau. Und ja, also das war so ein bisschen der Ausgangspunkt halt, ne? Die Frage halt tatsächlich, ja, was ist denn jetzt Politik? Also da halt auf diese Weise einfach zu so einem Grundbegriff einfach zu kommen von allen möglichen Strömungen und so, weil ich gemerkt habe, okay, da gibt es offenbar viele Widersprüche. Also zum Beispiel auch so in so linker Szene oder so oder linksradikalen Szene, da sagen Leute dann zum Beispiel, ja, ich lehne die Politik ab, also die Politik meinetwegen des Staates oder parlamentarische Politik oder Parteipolitik oder so, aber wir treffen uns jeden Dienstag in unserer politischen Gruppe, ne? Oder ich führe halt ein politisches Leben irgendwie, ne? Und offenbar zeigt das ja so ein bisschen so ein Widerspruch, weil einerseits ist es dann halt sozusagen die Politik der, weiß ich nicht, herrschenden Ordnung oder Parteien oder was dem dann halt so dazugehört und so weiter. Andererseits sagen Leute von sich, nee, ich verstehe die Welt ja politisch und engagiere mich so und möchte halt direkt was verändern. Also das sind gleichzeitig eigentlich dann zwei verschiedene Vorstellungen. Und das ist natürlich bei so einem großen Wort so, dass dass in unseren Vorstellungen einfach da ganz viel zusammenkommt. Ja? Also das, wie wir halt gelernt haben in der Gesellschaft, was Politik ist, meinetwegen auch in der Schule, wie das vermittelt wird dann in Medien. Und die Politik selber ist ja umstritten. Also wie man Politik definiert, ist ja selber quasi eine politische Handlung. Also dann, wenn man ein liberales Politikverständnis hat oder ein sozialistisches oder ein konservatives oder so, je nachdem, wie wir halt sagen, was Politik ist, kommen wir ja zu Antworten, wie es damit umzugehen gilt und so weiter. Also sich mit so einem Begriff zu beschäftigen, ist wichtig, damit wir den quasi mit unseren eigenen Vorstellungen aufladen. Also nicht nur einfach nur irgendein Wort nehmen oder sozusagen das wie es uns mal erscheint, sondern halt das aktiv irgendwie gestalten halt tatsächlich. Und da geht es jetzt weniger um das Wort, sondern was steckt da so drinne. Genau. Und da mache ich jetzt halt tatsächlich so ein Theorie-Thema oder Vortrag hier mit, ne? Aber Anarchismus ist natürlich viel mehr. Anarchismus ist halt eine ethische Lebensweise, ja, also dass man da von bestimmten Wertvorstellungen ausgeht, ne, von Gleichheit und Solidarität und sozialer Freiheit und so weiter. Und deswegen gilt es ja auch, die Gesellschaft zu verändern, ne, weil wir können hier halt nicht leben, wie es halt anarchistischen Vorstellungen entspricht. Und gleichzeitig gehen die Anarchisten davon aus, dass wir schon trotzdem heute unser Leben verändern können, um halt auch dahin zu kommen. Ja, also es braucht da beides irgendwie, die Gesellschaftsveränderung natürlich schon als im großen Maßstab, aber das beginnt bei uns im eigenen Umfeld. Und da ist es wichtig, das, was man anstrebt, halt selber auch ein Stück weit zu leben, auch wenn das natürlich immer widersprüchlich ist und so weiter. Also Anarchismus ist schon auch so eine Form von ethischem Leben halt, ne? Also je nachdem, gibt es natürlich verschiedene Ansichten, aber ne, eine, vielleicht Gesellschaft ohne, eine Welt ohne Zerstörung anzustreben, so zum Beispiel halt, ne, letztendlich vielen verschiedenen Lebensformen Raum zu geben. Genau, da würden uns sicherlich viele Sachen einfallen. Und Anarchismus ist auch eine Weise, wie Leute soziale Bewegungen organisieren. Ne, nach bestimmten Organisationsprinzipien, Föderalismus, Freiwilligkeit, Dezentralität, Autonomie, Horizontalität. Das sind so fünf Stichworte zum Beispiel. Und die gibt es schon sehr lange, also 160 Jahre oder länger, ne, haben Leute gesagt, okay, wir organisieren uns dezentral, autonom, freiwillig und föderalistisch sozusagen, entgegen jetzt eben einem zentralistischen und autoritären Organisationsprinzip. Sind das unsere Organisationsprinzipien? Und die haben darin halt ihre Wahrheit, dass nicht einfach irgendwelche Leute gesagt haben, das sind jetzt die richtigen Prinzipien, sondern die Menschen entdecken das immer wieder. Wenn eine neue Bewegung entsteht, wie jetzt vor 3 Jahren Fridays for Future oder so, die da vielleicht noch nicht so viele Vorstellungen haben und dann läuft es und viele Leute kommen tatsächlich zusammen, dann stehen sie ja genau vor diesem Problem dann auch, ja, wie organisieren wir uns eigentlich? Ja, sind wir einfach lose Ortsgruppen oder gibt es da einen zentralen Dachverband oder gibt's, oder ist es sogar so eine Top-Down-Kampagne oder sowas in der Art? Da geht es dann natürlich auch um tatsächlich solche Organisationsvorstellungen und den Streit darum. Und so auch natürlich im Verhältnis zu der Politik. Ne? Wenn so eine neue Bewegung entsteht, ist eben auch die Frage, gründen wir da eine eigene Partei? Ne? Gibt es auch, zum Beispiel in Berlin hat auch so eine Klimapartei gegründet, ne? Oder sind wir die Vorhut halt von einer bestimmten Partei, so auf der Straße quasi? Ne? Oder sind wir eben eine außerparlamentarische Bewegung? Ne? Oder ist eben diese Bewegung, strebt die nach Autonomie und will selber schon direkt was anderes verwirklichen, was dann halt am ehesten auch zu den anarchistischen Vorstellungen nahe kommt. Aber da gibt es eben auch sehr verschiedene Vorstellungen, wie stellt man sich zu den bestehenden politischen Systemen und Institutionen, redet man mit Politikerinnen oder nicht, ne? Und so weiter. Genau, und was ich dann hier mache, ist aber eben Anarchismus als politische Theorie an der Stelle, die ist aber eben verknüpft mit der Bewegung, mit der Ethik und Anarchismus ist die einzige politische Theorie, wo davon ausgegangen wird, dass es möglich ist und machbar ist, eine Gesellschaft zu organisieren ohne Herrschaft. Also, nee, möglich und machbar ist das Gleiche, also machbar und erstrebenswert. Ja, das ist sinnvoll, Menschen können so leben, aber das hat natürlich bestimmte Voraussetzungen. Also, dass alle mitmachen können, da brauchen sie Zeit, da brauchen sie eine bestimmte Bildung, da müssen sie eingebettet sein in soziale Netzwerke und so weiter. Also das hat natürlich ganz viele Voraussetzungen, dass Menschen ohne Herrschaft leben können, aber dass es an sich möglich ist, davon gehen die Anarchisten aus und das ist sozusagen die einzige politische Theorie, die das sagt. Genau. So, aber wie ist es jetzt mit der Politik? Ne? Da habe ich zum Beispiel dieses Bild gefunden. Und das ist ja schon mal sehr interessant, weil natürlich so als Theorie-Mensch würde ich sagen, es scheint ja so leicht verkürzt zu sein hier, ja, also kann man das so leicht hinstellen, Politik scheiße, Anarchie gut, würde ich sagen, es ist ja wahrscheinlich ein bisschen komplizierter alles, aber im Endeffekt, wenn man jetzt so eine Dose hat irgendwie und schreibt da an die Wand und so, ist vielleicht nicht so viel Zeit, nicht so viel Platz und so, man muss die Sachen kurz halten, Leute haben auch wenig Aufmerksamkeit heute, deswegen ist alles mal so auf den Punkt gebracht. Was hier aber interessant ist, es scheint ja offenbar irgendwie so ein Problem mit dem Politikmachen im Anarchismus zu geben. Ja? Und das scheint was zu sein, was den Anarchismus auszeichnet, dass es da dieses Problem mit dem Politikmachen gibt. Und demgegenüber wird dann aber hier in dem Bild Anarchie gestellt. Und genau, das ist erstmal interessant zu sagen, okay, Anarchie soll irgendwie was anderes als Politik sein. Was können wir damit anfangen? Und da lohnt sich dann das bei unseren Erfahrungen oder die ihr vielleicht auch gemacht habt, da anzufangen. Bei mir waren das dann vor allem solche Sachen tatsächlich auch aus so einem Bereich, aber wir würden auch andere Beispiele finden, zum Beispiel so eine Demonstration gegen Gefängnisse. Die gab es die letzten 5 Jahre immer beim Frauengefängnis in Chemnitz, kurz vorm 8. Mai noch davor. Genau, und das ist halt relativ interessant, ne? Weil auf derselben Kundgebung oder Demo wird dann, ne, also ist auch eine anarchistische Demo, wird dann gesagt, hier sprengt alle Knäste oder für eine Gesellschaft, die keine Gefängnisse mehr nötig hat und so weiter. Ne? Also könnte man sagen, eine klare ethische und utopische Vorstellung, ja, Gefängnisse abschaffen. Und da ist aber einiges dran, ne? Man kann das gut begründen. Also man kann natürlich ethisch begründen zu sagen, okay, das Gefängnis verbessert halt keine Menschen, wenn die da rauskommen, sind sie immer noch arm, sind sie ne, immer noch sozusagen, haben ihre Probleme nicht bearbeitet und so weiter. Wer kommt überhaupt ins Gefängnis, verbessert das halt das Problem, dass Leute halt ja, Gewalt ausüben oder kriminell werden oder so. Also kann man eben ne, schon gut tatsächlich argumentieren, dass das nicht der Fall ist. Und auch utopisch kann man halt diesen Anspruch erheben für eine Gesellschaft, die keine Gefängnisse nötig hat, weil man sagen kann, okay, klar, es gibt ja offenbar Gefängnisse, die sind Ausdruck halt der Gesellschaft, in der wir leben. Leute werden eben weggesperrt für bestimmte Vergehen. Aber ne, es lohnt sich trotzdem, diese Perspektive einzunehmen oder das anzustreben, dahin zu kommen tatsächlich irgendwie, dass sie überflüssig wären. Ja, das ist total legitim. Aber auf derselben Kundgebung werden dann auch ganz konkrete politische Forderungen gestellt. Und es sind in dem Fall dann ne, so eine Versammlungsfreiheit hinter Gittern, dass die Leute da eine Gewerkschaft gründen können, sind Mindestlohn, ja, dass sie da nicht so für so einen Hungerlohn arbeiten, sondern halt am Ende, wenn sie dann auch rauskommen, ein bisschen Geld haben und nicht gleich wieder sozusagen kriminell werden. Und eine genau angemessene Gesundheitsversorgung, also Mindestlohn, Gesundheitsversorgung und Versammlungsfreiheit, also demokratische Grundrechte. Das sind die Forderungen, die eben bei der Kundgebung erhoben werden. Und dann könnte man sich ja fragen, okay, aber beißt es sich das nicht irgendwie in gewisser Weise? Ne? Auf der einen Seite habt ihr diese ganz konkreten politischen Forderungen. Auf der anderen Seite sagt ihr, in den Systemen, wo wir leben, kann man die eh nicht verwirklichen. Es müssen alle Gefängnisse aufgehoben werden sozusagen. Wir fangen ja gar nicht an mit irgendwelchen kleinen Forderungen. Natürlich kann beides zusammengedacht werden, aber es zeigt schon auf, dass hier auf jeden Fall zwei Sachen zusammenkommen. Es ist nicht ganz entschieden. Es ist eben nicht nur die Realpolitik. Es ist nicht nur irgendeine Träumerei. Es ist was dazwischen. Und so ähnlich auch bei dem zweiten Beispiel, bei dieser Pro-Choice-Demo. Das ist so eine Gegendemonstration in Annaberg-Buchholz, die sich gegen so einen Marsch für das Leben richtet, also von so christlichen Fundamentalistinnen. Ne, die halt Abtreibung verbieten wollen. Und die Gegendemo sozusagen wäre natürlich die Legalisierung von Abtreibung. Also hat eigentlich sozusagen eine klar politische Forderung zu sagen, okay, Paragraph 218 vom Strafgesetzbuch, Verbot von Schwangerschaftsabbruch soll halt aufgehoben werden. Und das ist ja eine klare politische Forderung. Dieses Gesetz soll gestrichen werden. Auf der anderen Seite ist das eben auch eine recht radikale Demonstration, wo zum Beispiel dann so Sprüche gibt wie kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat, ja, zum Beispiel, das kennen wahrscheinlich auch einige. Und da drin steckt ja schon zu sagen, okay, klar, es ist die Religion, ne, und Staat und Patriarchat sind eigentlich ähnliche Logiken. Also der Staat selber ist sozusagen ein patriarchales Institution. Ja, auch selbst wenn wir jetzt eine Bundeskanzlerin mal wieder hätten oder sowas in der Art, dann ändert es erstmal nichts daran, wie diese Institution halt geformt ist. Ne? Und dass auch die Kleinfamilie ja irgendwie so den Staat zugeordnet wird und so weiter. Also wir müssen die ganze Struktur der Gesellschaft aufheben. Uns geht es jetzt nicht nur um dieses Schwangerschaftsverbot oder ja, nein oder so. Schwangerschaftsabbruchsverbot, ja, nein, sondern halt darum, quasi, ne, dass die Gesellschaft zu verändern, in der sowas überhaupt verboten wird. Abtreibung. Also auch hier kommt beides zusammen. Und dann vielleicht noch das Dritte. Kurze Frage. Ja. Wieso, also wenn ich auf der einen Seite konkrete politische Ziele habe und auf der anderen diese utopischen Forderungen, wie du sie so schön formuliert hast, also ich meine, die Leute, die da stehen, wissen es ja auch, dass sie jetzt nicht von heute auf morgen Gefängnisse abschaffen können und dass da ein sehr großer Wandel in der Gesellschaft nötig sein muss, um dieses Ziel zu erreichen, oder halt komplett utopisch ist, je nachdem, was man für ein Weltbild hat und was man für ein Menschenbild hat, würde ich mal so sagen. Wieso stellen sie es dann überhaupt? Also, was ist deren Ziel? Was ist deren intrinsische Motivation zu sagen, ich fordere ein Ziel oder ich stelle eine Forderung oder ich rufe etwas raus, was prinzipiell nicht erreichbar ist? Verstehst du? Ich weiß nicht, was. Ja, aber also wieso prinzipiell? Es ist ja eine Frage, es ist ja nicht prinzipiell nicht erreichbar, sondern es ist ja unter der Form von Gesellschaften, in der wir leben, nicht erreichbar. Es ist ja eine Frage der Machtverhältnisse sozusagen im Endeffekt. Genau. Deswegen ist es ja prinzipiell erreichbar, aber... Sehr fair, sag ich mal. Ja, klar, aber nicht deswegen, also da würde ich das sozusagen schon entgegenhalten. Also es ist ja prinzipiell vorstellbar sozusagen, mhm. Ne, weil das ermöglicht ja auch der Vergleich, wenn du verschiedene Länder dir anschaust. In den USA ist jetzt 1% der Bevölkerung inhaftiert oder so, in Schweden halt nicht oder so. Ne? Da gibt es dann ganz andere Modelle. Also allein der Vergleich zwischen den Ländern oder auch in der Zeit zeigt ja, dass da sehr Verschiedenes möglich ist. Und es ist ja die Frage, worauf du dich orientierst sozusagen. Ne? Also klar ist es eben ein... Also da würde ich jetzt schon zustimmen, ist es natürlich ein Ziel, was sozusagen ja. Jetzt ziemlich weit in der Ferne liegt. Ne? Beantwortet das deine Frage? Also ich meine zum Beispiel eine Frage wäre ja, man könnte ja zum Beispiel sagen dann, gut, das wäre ja sinnvoll, wenn wir da hinkommen oder sowas, aber das verstehen die Leute nicht. Ne? Wer kann sich heute vorstellen, dass wir die Polizei und die Gefängnisse abschaffen, sozusagen, ne? Von den normalen Leuten, wer auch immer das dann ist. So. Aber es ist, glaube ich, eine Frage der Herangehensweise. Also erstens kann man, glaube ich, schon sozusagen auch solche großen Ziele anstreben, einfach um die Diskussion aufzumachen. Und dann zeigen sich aber die Fragen halt auch anders. Also zum Beispiel Polizei, wie wir sie heute kennen, genauso wie der Nationalstaat oder eben auch diese Form von Gefängnissystem, gab es jetzt halt vor 200 Jahren noch nicht. Das sind Institutionen, die halt erst auch eingeführt wurden durch einen modernen Staat. Das heißt jetzt nicht, dass es vorher besser war, aber das ist nicht selbstverständlich, dass es das an sich gibt. Man kann natürlich auch eine prinzipielle Kritik üben und sagen, es gibt diese repressiven Institutionen des Staates, aber sie lösen halt tatsächlich keine Probleme. Ne? Ja. Wie das dann im Detail aussieht, das müssen wir uns dann anschauen oder so, aber das wäre dann noch so eine andere Schiene. Das ist ja eine ganz andere Kritik, als zu sagen, ich schaffe es direkt ab und verändere das System. Also die eine Forderung ist ja sozusagen, ich habe ein System, was mir nicht schmeckt, was mir nicht gefällt. Und das versuche ich sozusagen zu ändern, indem ich sage, Versammlungsrecht und etc. Da waren 3 Punkte, glaube ich, Mindestlohn. Oder ich schaffe ein komplett neues System vom Grund auf. Das hat ja meiner Meinung nach nichts mehr miteinander zu tun. Ja, aber darauf will ich ja hinaus. Das meine ich ja. Also deswegen habe ich das ja als Beispiel ja auch gebracht, ja, sozusagen. Das scheint ja irgendwie ein Widerspruch zu sein. Aber dann ist mir nicht klar, warum ich mich hinstelle und sage, ich fordere sowas. Also das für mich ist diese Vorstellung einfach sehr komplex, dass man so, also ich verstehe, dass man damit eine Diskussion anwirft und ein Fass aufmacht, aber ich frage mich, was erwarten sich die Leute für sich selber? Also am Ende des Tages läuft es dann ja immer auf irgendeinen Kompromiss raus oder auf irgendein Zwischenziel, was dann diese konkreten Forderungen sind. Naja, ich glaube, es kommt ja drauf an, wie du reingehst. Also das ist natürlich nochmal ein Thema für sich, was wir vielleicht dann im Anschluss einfach nochmal länger drüber reden können. Oder diskutieren können. Aber an sich ist ja erstmal eigentlich jeder Vorschlag, der sozusagen sich nicht über die standardmäßigen politischen Verfahren und Institutionen realisieren lässt, ist ja in dem Sinne, erscheint ja vielen Leuten als abwegig. Ja, weil wir es ja, ne, das ist, wäre dann auch Teil, ne, dieser, worauf es hinausläuft, ne, weil wir es ja einfach erlernt kriegen, wie Politik funktioniert, ist halt einfach tatsächlich ein ziemlich engstirniges Set. Also wir kriegen es so erlernt in der Schule, auch medial, was man machen kann. Und wir erfahren es aber so, auch so, ne? Weil wenn du was machst, was halt außerhalb dieses Rahmens ist, dann wird es halt sehr schwierig sozusagen. Wirst du schnell ja, kriminalisiert oder gilt es nicht als seriös oder sowas in der Art. Und das ist aber die Frage, ob das ist. Ne? Also viele Sachen, wie zum Beispiel auch sowas wie jetzt irgendwie demokratische Freiheiten und Rechte, erschienen ja Leute in dem Sinne früher auch als völlig utopisch, ne? Und kamen halt zustande, weil ja Leute sozusagen dafür gekämpft haben für eine andere Form von Gesellschaft. Mhm. Insofern, genau, lohnt sich glaube ich schon. Aber vielleicht beschreibe ich hier erstmal noch ein bisschen weiter und wir kommen dann vielleicht noch näher drauf. Also genau, das dritte Beispiel wäre dann so zivile Ungehorsam und direkte Aktion. Da würde ich, da hätte ich so das Beispiel zum Beispiel von so einer Blockadeaktion gegen so Braunkohlebergbau. Dann kommen Leute und besetzen zum Beispiel so eine, wow, wie cool, besetzen so eine Schiene, wo die Züge langfahren und die Kohle lang transportieren. Und das ist dann so eine Aktion zivilen Ungehorsam, wie jetzt im Rheinischen Braunkohlerevier oder sowas in der Art, ne, von Ende Gelände. Und in der Blockade beginnen die dann zu diskutieren. Ne? Meinetwegen gibt es so verschiedene Blockadepunkte und dann war das auch erfolgreich und dann rückt die Polizei halt ran und sagt dann, ja, jetzt geht mal hier, sonst müssen wir euch jetzt mitnehmen und so weiter. Und dann diskutieren die, okay, wollen wir jetzt hier bleiben oder wollen wir gehen? Ne? Und manche würden vielleicht sagen, okay, wir hatten ja eine erfolgreiche Aktion, war ein schöner Tag, die Presse war da und so weiter, wir haben unseren Pressebericht, da haben wir eigentlich eine erfolgreiche Aktion und können jetzt auch gehen. Aber andere würden vielleicht eben sagen, nee, das ist mir halt total egal, ob wir jetzt hier einen guten Pressebericht haben und so weiter, weil wir wollen ja, dass das Kraftwerk tatsächlich direkt runtergefahren wird und abgeschalten wird, weil dann kriegt der Kraftwerksbetreiber, ne, tatsächlich einen richtigen Schaden, weil so ein Kraftwerk runterzufahren, das kostet dann halt natürlich mehrere hunderttausend Euro oder sowas in der Art, weil es ja eine riesen komplexe Maschine ist. Und wenn wir halt diesen Schaden verursachen, dann bringt das halt mehr für unsere Ziele sozusagen, weil wir nicht sozusagen irgendwie symbolisch darauf hinwirken, dass die Politik jetzt irgendwie eine Energiereform macht oder sowas in der Art, sondern halt einfach die Betreiber von dem Kraftwerk direkt eben konfrontieren. Und natürlich geht dann praktisch beides ganz oft auch ineinander einher. Aber das eine ist eben eher so die Logik vom zivilen Ungehorsam, ja eher politisch, ne, zu sagen, wir schaffen irgendwas, was Aufmerksamkeit macht, dass Politikerinnen uns zuhören und erzeugen vielleicht auch Druck, dass die halt ein besseres Gesetz machen. Bei der direkten Aktion geht es eben darum zu sagen, wir versuchen direkt quasi das Problem halt anzugehen, ne, indem da jetzt einfach die Blockade ist und das Kraftwerk zum Beispiel runtergefahren werden muss. Es geht, wie gesagt, beides auch ineinander her. Man kann es nicht so ganz voneinander trennen. Aber auch hier zeigt sich eben, dass diese direkte Aktion Anarchistin offenbar ein bisschen was anderes ist als so eine politische Logik. Und genau, woher kommt halt dieses Problem, ich habe das mal so akademisch formuliert, ne? Woher kommt dieses Unbehagen mit der Politik im radikalen Sozialismus? Also erstmal waren das halt viele historische Erfahrungen tatsächlich. Der Anarchismus als Bewegung entsteht nämlich halt erst in dem Moment, wo der Sozialismus die sozialistische Bewegung halt zentralisiert wird und hierarchisiert und in dem Sinne auch politisiert, ja, also wo eben die Frage aufkommt, ne, jetzt gibt es eben durch verschiedene Revolutionen, gründen quasi die Obrigkeit dann Parlamente, in denen man dann halt mit Parteien mitmachen kann und viele Sozialisten haben gesagt, okay, dann machen wir das jetzt, wir gründen Parteien und wollen uns dann parteimäßig organisieren, um so den Sozialismus zu erreichen, während die Anarchisten eben gesagt haben, nee, das machen wir nicht, weil das sind halt die Institutionen, die politischen Institutionen quasi der herrschenden Klasse. Wir organisieren uns da außerhalb als Bewegung, so wie wir es halt vorher auch schon gemacht haben. Föderalistisch, dezentral, autonom, ne, so wie diese Bewegung eben vorher auch schon war. Und dementsprechend haben die dann auch eigene Institutionen gegründet, wie eben diese antiautoritäre Internationale vor 150 Jahren. Und da haben die diesen Pakt geschlossen, da steht es auch relativ direkt, diesen Pakt von Saint-Imier. Und da steht, ne, wir erklären, dass die Zerstörung jeder politischen Macht die erste Pflicht des Proletariats ist. Und dann zweitens in dem Sinne, dass auch wenn der revolutionäre Partei quasi diese Macht übernimmt, auch dann ist es sozusagen nicht, nicht diese Revolution, die wir wollen, des Proletariats, sondern schafft halt eine neue Regierung. Und auch dann bei dem dritten Punkt, ne, dass eben diese soziale Revolution außerhalb eben dieser bürgerlichen Politik stattfinden muss, dass diese revolutionäre Aktion sich nicht auf diese bürgerliche Politik beziehen soll. Und das ist auch erstmal interessant, weil natürlich kann man das nicht einfach übertragen. Man kann jetzt nicht sagen, okay, diese frühen Anarchisten, die haben halt gesagt, okay, wir wollen die politische Macht zerstören und dann sagen wir das heute so, weil das wäre halt nicht historisch. Ja, man muss natürlich gucken, okay, was haben die da damals darunter gemeint? Da war natürlich vor allem dann das Parlamentarische, die Parteipolitik und so weiter. Was verstehen Anarchisten oder Leute heute unter Politik? Weil so ein Begriff, der verändert sich ja auch mal. Aber es ist, wie gesagt, erstmal interessant, dass sie jetzt nicht gesagt haben, wir wollen jetzt eine demokratische Politik oder eine linke Politik oder eine revolutionäre Politik, sondern dieses, was die als Politik verstanden haben, ist halt selber das Problem. Genau. Also es gibt verschiedene historische Gründe, die sozusagen dazu geführt haben, also während der Entstehung des Anarchismus, dass halt das, was die unter Politik verstanden haben, erstmal ein Problem darstellt. Der zweite Grund für dieses Problem ist die Verstaatlichung von Politik, so habe ich das genannt. Also Politik ist natürlich nicht gleich staatlich. Ne? Wenn wir jetzt irgendwie rausgehen, wir versammeln uns spontan, machen irgendeine Kundgebung oder Demonstration, dann ist es sicherlich dann halt schon politisch, ja. Also gerade wenn es auch spontan passiert, aber dann ja nicht gleich irgendwie staatlich. Aber staatliche Institutionen und Logiken kommen da ganz schnell rein. Also natürlich, wenn man halt die Kundgebung anmeldet, dann unterliegt man dann halt sozusagen dem Versammlungsgesetz, ne? Und so versucht halt staatlichen Institutionen das zu regulieren, was die Politik ist. Also erstmal so durch gesetzlich, was darf denn da halt stattfinden und was nicht und so weiter und wie geht man dann halt damit um. Aber eben auch, wie das dann eingefangen wird. Ne? Also wenn zum Beispiel irgendwie so eine Form von Politik erfolgreich ist auf der Straße und so, dann werden ja auch Leute von Parteien mitmachen und so weiter. Ne? Da werden auch andere Leute in staatlichen Apparaten halt schauen, okay, was machen die da? Kann man das aufgreifen? Also was weiß ich, dann fordern sie halt Klimaschutz oder Minderheitenrechte und so weiter halt, ne? Und wie kann man das dann aufgreifen und halt einbauen, aber halt natürlich reguliert dann halt durch Gesetze und so weiter, verhandelt im Stadtrat und so, anstatt dass die Leute halt auf der Straße direkt irgendwie was anderes halt umsetzen. Das ist aber natürlich ein wechselseitiger Prozess, also auch Leute, die jetzt auf die Straße gehen, sich da versammeln, machen das ja manchmal ganz gezielt politisch. Also sie haben ja die Vorstellung sozusagen, dass weil sie sich versammeln, deswegen reagiert dann der Stadtrat, ne, oder die Bundespolitik oder sowas in der Art, reagiert dann darauf und macht halt ein besseres Gesetz. Also in Bewegungen gibt es Leute, die halt sich politisch orientieren, die vor allem darauf hinwirken wollen, dass eben, ne, da bessere Gesetze oder andere Gesetze erlassen werden. Aber eben staatliche Institutionen selber greifen das halt auf, was da passiert, ne, weil sie genau darauf eingehen, um das halt einzuhegen. So ein wechselseitiger Prozess. Und die Anarchistinnen sagen halt, hier muss man halt skeptisch bleiben, weil das eben ein Problem ist sozusagen, wenn man halt was will, was halt nicht in diesem Rahmen halt aufgeht. Der dritte Punkt ist die Politikverdrossenheit. Da geht es darum, dass sich halt immer wieder die Frage gestellt wird, warum wählen jetzt so und so viele Leute nicht, ne? Was ist da jetzt das Problem? Und dann wird halt schnell gesagt, okay, das ist die Politikverdrossenheit. Die Politik ist für die Leute nicht so schmackhaft genug oder die müsste man so ein bisschen bunter machen oder so ein bisschen ansprechen, damit die auch verstehen. Aber die fühlen sich irgendwie verarscht halt, das ist die Politikverdrossenheit. Und das ist zwar soweit erstmal verständlich, aber mit dieser Argumentation nimmt man halt gar nicht ernst, dass Leute ja tatsächlich einfach wirklich eine andere Position haben können, außer das, was jetzt zum Beispiel die Parteien oder so vertreten. Also, dass sie tatsächlich eine andere Gesellschaft haben wollen. Das muss ja nicht immer eine sein, die emanzipatorisch ist, wie im anarchistischen Sinne. Das kann ja auch irgendeine andere Vorstellung jetzt erstmal sein. Aber Leute haben eben verschiedene Positionen und manche gehen halt tatsächlich einfach nicht im politischen System auf. Und das ist natürlich so eine gewisse Engstirnigkeit eben von so einer liberaldemokratischen Vorstellung, die sagt, okay, wir haben jetzt hier erstmal das beste System, was Besseres gibt es nicht und kann es auch nicht geben sozusagen, man kann es halt nur so innerhalb verbessern und deswegen, genau, sagen wir einfach, alle Leute, die da jetzt nicht wählen, sind halt politikverdrossen. Und der Anarchismus, der sorgt ja nicht selber für diese Politikverdrossenheit, sondern das sind Widersprüche in der Form von Gesellschaft, wo wir leben. Aber Anarchisten docken da halt an und sagen, okay, hier gibt es ja zahlreiche Leute, die eigentlich tatsächlich gar nicht zufrieden sind mit dem, was eben da ist. Ne? Wie kann man halt da eine andere Perspektive draus entwickeln? Und der vierte Punkt, warum Anarchistinnen so ein Problem auch mit Politik haben, ist, weil sie die Erfahrung machen, dass es halt einfach sehr viele andere Formen gibt, wie man handeln kann. Ne, zum Beispiel, wenn man jetzt Geflüchtete unterstützt und die paar Leute an die Grenze fährt und da jemand einlädt und hierher fährt und dann für die Leute eine Wohnung organisiert oder Geld sammelt oder sowas in der Art, dann ja nicht vor allem, um damit jetzt irgendwie eine bestimmte Art von Politik zu machen, sondern da geht es ja konkret um diese Leute, denen halt zu helfen. So, natürlich auch mit der Motivation, weil man an eine andere Gesellschaft glaubt, ne? Aber nicht, weil man dadurch irgendwie einen Druck oder irgendwas erzeugen will oder eine Gesetzesveränderung erstmal bewirken will, dass man halt so handelt. Oder eben auch, ne, in autonomen Zentren, alle so Sachen, wo die halt beanspruchen, irgendwelche Freiräume zu sein, jetzt hier vielleicht auch so ein bisschen, ne? Da kommen natürlich auch Regulierungen rein und Dinge, die man erfüllen muss, aber Leute wollen erstmal was anderes verwirklichen, was dann auch nicht unbedingt Politik sein soll. Eben auch Kultur, Bildung oder eben in dieser direkten Aktion oder überall, wo sich Leute halt selber organisieren, zum Beispiel in Stadtvierteln und so weiter, ist es dieser Definition nach erstmal was anderes als Politik, die dagegen eher so ein bisschen komisch und langweilig ist, ne? Die dauert ganz lange, ganz oft, also gerade Parteipolitik, und hemmt die Initiative von einzelnen Leuten, die einfach Bock haben, was zu machen. Politik ist ganz oft bürokratisch und hierarchisch, die fühlt sich auch oft nicht authentisch an, also dass die wirklich was mit uns selber zu tun hat. So, und jetzt habe ich das Ganze mich dem auch dann noch angenähert, neben diesen Beispielen, dass ich dann viele Quellentexte mir angeschaut habe, wo solche Aussagen in anarchistischen Texten sind. Aber das würde ich jetzt ein bisschen kurz halten, weil wir sind jetzt auch nicht so viele Leute. Daher beziehe ich aber so auch so ein bisschen diese Perspektive, die ich halt aufmache. Ne? Weil es interessant ist, dass es in den verschiedenen Strömungen im Anarchismus, die es gibt, einfach solche antipolitischen Aussagen, also Aussagen gegen die Politik, vorkommen. Und genau, auch das ist interessant, wie hier zum Beispiel beim Henry David Thoreau, der halt schreibt, was man Politik nennt, dass es vergleichsweise sowas Oberflächliches und Unmenschliches, dass ich praktisch niemals bemerkt habe, dass sie mich überhaupt angeht. Also, der ist auch relativ bekannt, ne? Der hat eben so auch so mal so ein Aussteigerleben gemacht und was weiß ich, ne? Und sich da so viel in Distanz davon gehalten. Natürlich ist das hier auch zu leicht, oder man kann sagen, okay, Glück gehabt für ihn irgendwie, dass er nichts mit der Politik zu tun hatte oder sowas in der Art. Aber das ist halt natürlich ein bisschen mehr. Es ist schon ein Statement sozusagen, dass er das eigentlich irgendwie verachtet sozusagen, aber trotzdem handelt, um die Gesellschaft zu verändern. Das würde ich mal überspringen, dass wir ein bisschen mehr Zeit zum Diskutieren haben. Vielleicht das, ne? Johann Moss, der schreibt, sozialistische Debatten über den Volksstaat wurden nicht eher besser, als bis auch in dieser Beziehung anarchistische Gedanken in diese Debatten eindrangen. Von da ab wurde gezeigt, dass man nicht eine schlaue, eine Opportunitäts-, Zukunfts- oder, wenn es hochkam, revolutionäre Politik zu treiben habe, sondern dass man mit der ganzen Politik aufräumen müsse. Also auch hier so eine Aussage, ne, die sehr klar sagt, keine andere Form von Politik, sondern das, was wir als Politik verstehen, genau, das wollen wir halt nicht haben. Und hier der Johann Moss zum Beispiel ist halt auf der Seite vom anarchistischen Kommunismus, während der Thoreau ist eben eher so auf so einer individual-anarchistischen Seite. Also das sind dann schon noch sehr verschiedene Sachen teilweise, aber es gibt eben so eine grundlegende Kritik erstmal an die Politik machen. Auch von anarcho-syndikalistischer Seite, also eher so Gewerkschaftsbewegung, wird da bei der Entstehung des Anarcho-Syndikalismus halt so eine Trennung aufgemacht. Das schreibt zum Beispiel der Emile Puget. Es ist unmöglich, zwischen dem Kampf der Gewerkschaften und der Teilnahme am traurigen Geschäft der Politik eine Parallele zu ziehen, geschweige denn beide zu verwechseln. Also Gewerkschaft, für die Basisgewerkschaft, ist eben was anderes als Politik machen. Und hier vielleicht das noch von Emma Goldman. Die schreibt in Bezug auf das Frauenwahlrecht, also die Erkämpfung vom Frauenwahlrecht: Ich glaube nicht, dass die Frau die Politik schlechter machen wird, aber ich kann auch nicht glauben, dass sie sie verbessern kann. Warum also auf einer solchen Gesetzgebung wie das Frauenwahlrecht bestehen, wenn die Frau die Fehler des Mannes ohnehin nicht korrigieren kann? Die Geschichte der Bemühungen des Menschen in der Politik zeigt, dass ihm diese überhaupt nichts gebracht haben, was er nicht auch auf direkterem Weg zu einem geringeren Preis und für einen längeren Zeitraum hätte erreichen können. Und hier kommt eben noch rein, das ist natürlich auch bei den anderen Zitaten und Texten so, da geht es ja nicht nur um diese Aussage, wie dass sie jetzt Politik blöd finden oder so, ne? Sondern da kommen schon noch Argumente ran. Also jetzt hier bei diesem letzten Zitat von Emma Goldman, ne, sie sagt halt, sinngemäß die ganze Energie, die Leute da reinstecken, jetzt so eine Partei zu gründen, da in Gremien rumzusitzen, irgendwelche Wahlplakate irgendwo hinzuhängen und so weiter, um dann am Ende Stimmen einzusammeln und so. Diese ganze Energie und Ressourcen, die können wir einfach in direkte soziale Kämpfe stecken. Wir können Leute versammeln, wir können denen Bildung geben, wir können denen zeigen, wie man kämpfen kann. Und darum geht es halt letztendlich. Ne? Und das ist für sie halt hier was anderes als Politik machen. Genau. Und da stellt sich aber natürlich die Frage, was ist denn jetzt aber Politik? Ne? Also ich habe ja schon viel davon gesprochen, jetzt gibt es hier so eine Kritik am Politikmachen im Anarchismus. Und natürlich lohnt sich das halt nur teilweise über Begriffe zu streiten, in dem Sinne, dass wenn ihr jetzt eine andere Definition habt als ich, dann können wir da uns hier an Tresen hinstellen und halt darüber streiten, wer jetzt da recht hat oder nicht und da irgendwie bei ein paar Getränken dann bis abends darüber reden und das ist bestimmt eine ganz interessante Diskussion, aber im Endeffekt gibt es ja einfach verschiedene Begriffe. Ne? Man kann halt einen Begriff wie Gerechtigkeit oder Freiheit, den können wir halt verschieden definieren sozusagen, weil da so viel drinne steht und so auch Politik. Also ne, wenn ich über Politik jetzt hier spreche, dann mache ich halt quasi eine bestimmte Definition, lege ich dem zugrunde, um halt eine bestimmte Perspektive aufzumachen. Ne? Wie schauen wir die Sachen an? Und jemand anders kann halt auch anders rangehen. Also zum Beispiel gibt es auch die Ansicht, ne, die heißt dann radikaldemokratisch, dass man sagt, okay, der Staat, der macht eigentlich gar keine Politik, da werden wir nur verwaltet. Die eigentliche Politik ist, wenn die Leute halt auf die Straße kommen im Protest, ne, wie zum Beispiel jetzt beim Arabischen Frühling und so weiter, wirklich Millionen Leute versammeln sich und erfahren das ja auch wirklich, ne, die sozusagen die staatlichen Institutionen, die vertreten uns nicht, aber wir machen jetzt was selber so. Ne? Das ist ja schon ein unheimlich befreiender Moment, da halt auch wirklich revolutionär. Ne? Die Leute kommen zusammen und diskutieren gerade wirklich tatsächlich, wie organisieren wir uns, was machen wir. Und das löst was bei denen aus. Ne? Also gerade bei so autoritären Regimen jetzt endlich mal wieder halt mitten als sich selber bestimmen zu können. Ne? Und na, dann wird gesagt, okay, das ist eigentlich die Politik oder das Politische, das, was da auf der Straße dann halt ne, stattfindet sozusagen. Die Leute fangen an, sich selber zu bestimmen. Und das, genau, macht ja auch total Sinn. Ne? Also man kann sagen, okay, dann ist das die Politik und dann nicht das, was in den Partei oder in den Institutionen stattfindet. Aber ich gehe trotzdem ein bisschen anders ran für die Diskussion. Ne? Ich würde halt nochmal skeptischer sein, also nicht in dem Sinne, dass ich jetzt Recht habe, sondern einfach als Vorschlag quasi, wie wir es auch sehen können, das Problem mit der Politik ist, ne? Also wer kommt schon mal rein, ne? Wenn wir sagen, okay, in dem Raum machen wir jetzt hier Politik und draußen nicht, dann ist schon erstmal die Frage, wer kommt denn halt überhaupt durch die Tür und wer bleibt halt draußen? Und wenn wir jetzt hier die Politik machen, dann sind wir dann halt trotzdem halt eigentlich sozusagen Repräsentanten. Wir repräsentieren noch Leute, die halt draußen sind, die uns halt sagen, was wir jetzt hier verhandeln. Und dann hätten wir wie so einen runden Tisch und daran diskutieren wir dann halt, machen irgendeinen Gesetzesvorschlag oder sowas als diese Vertreter sozusagen von den verschiedenen Leuten. Und jetzt in der Demokratie, die funktioniert ja tatsächlich durch Verhandlungen. Aber wir tun jetzt so, als wenn jetzt alle Leute, die hier drinnen sind, an den runden Tisch eigentlich die gleiche Macht haben, weil sie sitzen ja schon mal da. Und das stimmt halt nicht, ne? Weil die Frage ist halt tatsächlich, was steckt da für eine Macht dahinter, ne? Es ist eben so, wenn jetzt jemand von Greenpeace dann halt alles da dran tut und ganz viel Energie reinsteckt, jetzt unbedingt halt in den Raum zu kommen und hier in den Raum halt mit Politik zu machen, dann ist die Macht halt trotzdem natürlich wirklich total ungleich, wie jetzt zu irgendeinen Automobilkonzern oder sowas in der Art, der da auch sitzt. Aber wir tun halt so, ne, als wäre das irgendwie eine Augenhöhe. Und das ist ein grundsätzliches Problem. Damit kann man natürlich verschieden umgehen. Ne? Ich will gar nicht sagen, dass es jetzt komplett verkehrt ist. Aber das ist sozusagen schon so ein Problem. Und die Entscheidungen, die getroffen werden, ne, wenn wir dann hier eine Entscheidung treffen und gehen wieder raus und verkünden die dann sozusagen, die werden dann in der Regel halt auch durchgesetzt, ne, durch Zwang und Hierarchien, anstatt jetzt sozusagen Menschen zu überzeugen und in einem gemeinsamen Prozess sozusagen alle einzubeziehen. Und damit kann man natürlich ganz pauschal sagen, klar, es ist gerade diese Form von demokratischer Politik, die halt diese geteilte Gesellschaft, in der wir leben, halt aufrechterhält. Ne? Das ist natürlich relativ pauschal, aber es ist auch was dran, würde ich sagen halt. Ne? Und dann, das hatte ich schon gesagt, Politik ist ja nicht gleich der Staat, aber es lohnt sich, skeptischer zu sein, dass eben das, was wir unter Politik ganz oft verstehen und hervorbringen, tatsächlich immer wieder auch vereinnahmt wird vom Staat oder eben in sozialen Bewegungen, es einfach auch sehr engstirnig ist. Ja, auch Klimabewegungen heute zum Beispiel, ne? Also wo ja ganz viele tolle Sachen passieren, absolut. Ist total gut, dass sich da viele Leute engagieren. Aber haben teilweise ganz enge Vorstellungen, wie Politik halt versteht und wie man die Gesellschaft verändern kann. Nämlich tatsächlich wirklich, der Staat soll jetzt endlich mal irgendwie das richtige Klimaschutzgesetz machen. Aber es gibt halt Jahrzehnte von irgendwie Klimagipfeln international, die halt im Endeffekt immer nur Lippenbekenntnisse sind. Weil da, nicht weil die Leute schlecht sind oder böse oder weil sie es nicht erkannt haben, sondern weil Politik anders funktioniert, als wir halt ganz oft glauben sozusagen. Ne? Die Macht liegt jetzt einfach nicht in dieser Klimakonferenz und so weiter. Ne? Und so entsteht immer wieder so eine Enttäuschung oder so eine Desillusion, weil wir immer wieder sozusagen merken, nee, es sind ja gar nicht diese Gremien sozusagen, wo wirklich die Entscheidungen halt gefällt werden. Zum Beispiel, wenn wir Politik präsentiert kriegen, dann sehen wir halt im Fernsehen dann meistens irgendwie so einen Sprecher von irgendeiner Fraktion, von einer Partei oder sowas in der Art, ne, die halt dann so ihr Statement machen. Aber was wir halt nie sehen im Fernsehen, ist irgendwie, wie so ein Ministerium funktioniert. Das ist ja auch klar, weil das halt relativ unspektakulär ist. Ne? Leute sitzen an irgendwelchen Computern irgendwie in einem großen Gebäude und so weiter und haben da vielleicht ein paar Beratungen. Aber das, was Politik ist im Staat, funktioniert halt ganz viel, zum Beispiel einfach im Ministerium, wo die ganzen Gesetze vorverhandelt werden, bevor die überhaupt ins Parlament kommen und auch ausgearbeitet werden. Und das wird aber nicht gezeigt sozusagen, weil es abstrakter ist, aber weil wir eben auch bloß eine bestimmte Form eben von politischer Macht präsentiert kriegen. Genau, ich habe jetzt hier quasi einen bestimmten Politikbegriff verwendet. Nicht der an sich richtige, sondern einfach einer, der dem ganzen Politikmachen gegenüber skeptischer ist. Den habe ich halt so genannt, also das ist dann eher so ein bisschen wissenschaftlich sozusagen. Ne? Der ist gouvernemental, also es bedeutet, Politik ist dieser Vorstellung nach immer aufs Regieren bezogen. Der ist negativ, normativ, das heißt, ne, das bedeutet, hier wird halt angezweifelt, dass Politik eigentlich die gute Ordnung stiftet, wie es halt in vielen politischen Theorien heißt, ne, sondern eher im Gegenteil, die Frage, okay, die Politik, wie wir sie in der Gesellschaft kennen, stiftet die wirklich eine gute Ordnung. Da geht es immer um Konflikte und dieses Verständnis ist ultra-realistisch, damit meine ich, ne, dass in Politikwissenschaften wird gesagt, realistisch ist zu sagen, okay, Staaten, die häufen halt Macht an. Und wenn es ein Ungleichgewicht ist, dann greift halt ein Staat den anderen an. Also ne, Russland zum Beispiel greift die Ukraine an, weil gerade irgendwie ein Machtungleichgewicht ist. Und das ist zwar natürlich irgendwie blöd, aber so funktioniert das nun mal. Die Welt ist halt voll Gewalt und Herrschaft so. Und da wird es einfach so akzeptiert und so stehen gelassen, anstatt dass man halt wirklich eine Kritik daran übt und halt wird es so als so selbstverständlich angesehen, dass das halt passiert. Und wenn das so gesehen wird, dann würde ich halt sagen, okay, dann lasst uns das tatsächlich so sehen, dass Politik tatsächlich auch ein ziemlich blutiges Geschäft ist, ne, wo Leute einfach sehr brutal halt konkurrieren. Und das meine ich mit ultra realistisch, also so übertrieben realistisch, diese Macht und Gewalt, die eigentlich der Politik zugrunde liegt. Natürlich ist Politik nicht nur das, ne? In einer demokratischen Gesellschaft gibt es natürlich Möglichkeiten, wo Bürgerinnen mitbestimmen können. Ne? Durch Petition, durch sie reden mit Politikerinnen, durch. Es gibt viele Möglichkeiten, was man machen kann, auch innerhalb der politischen Institutionen. Aber ich würde trotzdem eben argumentieren zu sagen, okay, an dem, was am Grund sozusagen, was Politik sozusagen auszeichnet, ist tatsächlich eigentlich schon so dieser Kampf um die Macht halt tatsächlich. Und das ist grundsätzlich ein Problem. So, und dann stellt sich natürlich die Frage, ne, wenn man das erstmal so annimmt, dieses Problem mit dem Politikmachen aus anarchistischer Perspektive, könnt ihr ja nochmal überlegen, wie ihr es seht, und dann quatschen wir nochmal drüber. Was ist denn dann aber was anderes sozusagen? Ne? Also was wollen die Anarchisten denn sonst, wenn sie nicht so eine Form von Politik wollen? Und jetzt auch eben nicht sagen, okay, es ist zwar blöd, aber wir müssen uns damit arrangieren. Was wollen sie denn anderes? Und da habe ich halt tatsächlich durch so meine Arbeit halt rausgefunden, es sind solche verschiedenen Sachen, die dem Politikmachen entgegengestellt werden. Also zum Beispiel die Befreiung halt der Individuen, der Einzelnen. Ne, dass halt gesagt wird, okay, wenn die einzelnen Leute sich stark machen, dann sind die gar nicht so angewiesen darauf, beherrscht zu werden. Es geht darum, dass wir uns schon jetzt auch selbst entfalten quasi, und das ist was anderes als die Politik oder in den Sozialen. Also das heißt in allen Nachbarschaften halt, ne, wo die Leute eh schon zusammenkommen und sich irgendwie anfangen selber zu organisieren, das soll halt was anderes sein als jetzt die Politik im Stadtrat oder sowas in der Art halt, ne, eine direkte Form von Abmachung. Oder eben die Gesellschaft, das ist natürlich auch ein bisschen groß, ne, also erstmal die Vorstellung, eine Gesellschaft kann ohne herrschaftliche Politik organisiert werden, wenn sie sich halt aus vielen kleinen Einheiten zusammensetzt, sozusagen. Ne? Oder eben die Ökonomie im Sinne von, dass Arbeitskämpfe und so sich gewerkschaftlich organisieren, was anderes als Politik ist. Oder eben Gemeinschaft, ne, mit ein paar Leuten zusammenzuziehen oder Leben zu teilen oder Subkultur eben zu gründen und so weiter. Gerade halt, naja, die ganze Punk und Hardcore und Straight Edge und Veganismus und so. Ne? Es ist kein Zufall, dass solche Subkulturen stark auch mit Anarchismus verknüpft sind. Der Anarchismus ist natürlich nicht nur das oder die sind nicht nur anarchistisch, aber Leute wollen eine Gemeinschaft, ne? Eine Alternativkultur gründen, mit der sie sich identifizieren und vielleicht auch rebellieren oder so. Und das soll eben ja gerade was anderes sein als das, was in der herkömmlichen Politik möglich ist. Ne? Ja. Und Kultur, Ethik, Utopie, das wären dann auch noch solche Sachen, die, glaube ich, in all dem halt eine Rolle spielen. Letztendlich, das sind erstmal so Bezugspunkte, wo sich Anarchisten hinorientieren. Und da merkt ihr schon, das sind relativ unterschiedliche. Und danach kann man sagen, das ist jetzt dann eben eher auch so die politische Theorie hier so ein bisschen, Sachen, die ich erarbeitet habe, orientieren sich auch so ein bisschen die verschiedenen Strömungen. Ne? Also anarchistischer Individualismus, ne, sagt halt, okay, wir wollen diese Befreiung oder Ermächtigung der Individuen, der Einzelnen. Ja, Mutualismus, das kommt von Gegenseitigkeit, ne? Will halt einfach neue Strukturen aufbauen, sowas wie Genossenschaften halt oder Kollektivbetriebe und so weiter halt. Also so Sachen, die direkt in der Nachbarschaft sind. Ne? Anarcho-Syndikalismus organisiert sich halt als autonome Gewerkschaft und will damit auch so eine Art Gegenorganisation schaffen. Da gibt es so einen Slogan, der sagt, dass die Gewerkschaft, die Syndikate sollen Kampforganisationen und Keimzellen der kommenden Gesellschaft sein. Also das, was man halt versucht, da aufzubauen, soll schon in der Lage sein, die Gesellschaft aufzubauen. Ne, wie organisiert man ein Krankenhaus oder eine Fabrik oder eine Schule eben nach solchen libertärsozialistischen Vorstellungen? Das wird halt, ne, das können die Leute vor Ort, die an diesen Plätzen sind, halt erarbeiten. Anarchistischer Kommunismus, der ist dann noch so ein bisschen quasi, naja, transnational, und da geht es dann eher um die Verbindung halt anhand von bestimmten Interessen und Vorstellungen. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, jetzt Geflüchtetenhilfe oder sowas in der Art, da gibt es Leute, die sammeln Geld für Geflüchtete, gibt es Leute, die helfen denen direkt vor Ort, es gibt Leute vielleicht an der Grenze, die gegen das Grenzregime protestieren, oder es gibt Leute, die halt in einem Lager sind und Leute da unterstützen. Und da könnte man sagen, das ist ja eigentlich wie ein Netzwerk. Ne? Also hier sind wir mit Leuten an der polnischen Grenze irgendwie verbunden oder mit Leuten im Mittelmeer, ne, wenn man sich da engagiert in diesem Bereich Geflüchtetenhilfe. Oder Kommunitarismus, ne, also der zielt eben eher auf die Gemeinschaften ab, verschiedene Gemeinschaften schließen sich zusammen, oder dieser Insurrektionalismus, also es kommt von Aufstand, ne, Insurrection, so, da geht es eher darum, da wird da keine positive Vision entwickelt, sondern vor allem eben sozusagen die Herrschaft zu zerstören, um dann halt irgendwie Raum zu schaffen, also so ist die Idee. Und, ne, und die Hintergrundannahme hier ist, Herrschaft in der Gesellschaft ist überall. Ja? Also hier, genau, gibt es natürlich auch Herrschaft. Wir sind alle durch Herrschaft geformt, das hier unterliegt irgendwelchen Vereinsgesetzen und so weiter, bla bla bla. Aber wahrscheinlich kann man an dem Ort jetzt hier halt wesentlich mehr realisieren, als wenn wir jetzt halt in einer staatlichen Schule sind oder wenn wir jetzt in irgendeinem Ministerium sind. Ne? Also es gibt Orte und Institutionen, wo einfach Herrschaft, Staat, Kapitalismus, Patriarchat, andere Herrschaftsverhältnisse, wo die einfach sehr dicht sind. Und dann gibt es Orte, wie jetzt hier wahrscheinlich, die nicht frei von Herrschaft sind, weil das gibt es halt nicht in dieser Gesellschaft, aber wo wir halt tatsächlich was anderes machen können. Und das ist so eine Hintergrundannahme eben von Anarchistinnen zu sagen, okay, die Herrschaft ist nicht an allen Orten gleich, deswegen ist es möglich halt rauszustreben. Es ist möglich halt solche Räume aufzutun und auszuweiten, wo wir einfach was anderes machen. Und dafür gibt es ganz verschiedene Strategien, die widersprechen sich auch ein bisschen, oder was heißt widersprechen sich, aber das sind einfach auch unterschiedliche Herangehensweisen. Aber sie haben eben einen gemeinsamen Nenner da drin, dass sie ein Problem haben mit dieser verstaatlichten Politik, ja, und sagen, dass sie halt was anderes machen, nach Autonomie streben. Und Autonomie ist eben auch diese Doppelbedeutung, ne, weg von Herrschaft, aber gleichzeitig auch andere Strukturen aufzubauen. Und das ist jetzt so mein vorletzter Punkt. Komischerweise kommt im Anarchismus aber trotzdem wieder Politik durch die Hintertür rein. Ne, ich habe gesagt, okay, es gibt eine Kritik an Politik und das würde ich auch persönlich vertreten. Eigentlich, es lohnt sich auf jeden Fall skeptisch zu sein dem gegenüber, was wir erstmal Politik als Politik verstehen. Und diese Kritik an der Politik, die zeichnet den Anarchismus auch aus durch verschiedene Strömungen hinweg. Und das ist erstmal interessant. Also so sachlich betrachtet, weil da kann man besser verstehen, okay, was ist denn jetzt der Anarchismus eigentlich im Vergleich zu anderen sozialistischen Strömungen? Aber auch im Anarchismus kommt Politik wieder durch die Hintertür rein. Und zwar machen Anarchisten ja manchmal Politik. Also es gibt welche, die reden vielleicht auch mal mit irgendwie einer Politikerin, weil sie was Bestimmtes erreichen wollen, wie so einen Raum hier oder was weiß ich halt aufzumachen. Und sagen halt, hey, wir haben diese Leute am Start, kannst du da was tun oder sowas? Na, die gehen sicherlich auch mal auf eine Demonstration von anderen Linken und versuchen mit denen zu reden oder auch mit denen gemeinsam was zu starten oder sowas in der Art. Die machen vielleicht auch mal irgendwie eine symbolische Aktion, die halt tatsächlich erstmal vor allem irgendein Thema in die Medien bringen soll, auch wenn sie wissen, dass das nicht vor allem die Gesellschaft verändert. Aber wenn man ein Thema groß machen will, überhaupt erstmal bekannt machen will, dann macht man vielleicht auch erstmal nur eine symbolische Aktion und dass die Medien darauf aufmerksam werden oder so. Also das ist alles schon auch Politik. Und das passiert, damit diese verschiedenen Sachen, die die Anarchisten halt anstreben, nicht zu Selbstzwecken werden. Also, ne, all diese Sachen, ne, wenn man jetzt sagt, okay, die Individuen, wir wollen, dass die halt stärker werden, dass sie sich selbst ermächtigen und selbst bestimmen können. Wenn wir nur das machen sozusagen, wo soll da das Ende sein? Also auch in der Gesellschaft, wo wir leben, Neoliberalismus und so, ne, wo wir eh immer dauernd zu hören kriegen, sei du selbst, entfalte dein Ich, bla bla bla, irgend so ein Quatsch halt. Und im Endeffekt ist es ja nur so ein Konkurrenzding, weil wann soll man damit fertig sein? Ne, also wenn man nur die ganze Zeit um sich kreist, wird man ja halt nicht mehr die Gesellschaft in Frage stellen, in der wir halt leben oder verändern wollen. Oder bei dem Mutualismus, ne, wenn man jetzt sagt, okay, wir machen was in der Nachbarschaft und so, wir rufen die Leute zusammen, also erstmal natürlich schon eine sehr gute Sache auf jeden Fall, aber es ist trotzdem die Gefahr, dass man halt dabei stehen bleibt und sagt, okay, jetzt haben wir hier irgendwie einen Tauschring gestartet oder so, aber dann bleibt es eben auch nur dieser Tauschring und wir fragen uns eben nicht mehr, warum müssen wir uns trotzdem halt weiter verwerten im Kapitalismus oder sowas in der Art zum Beispiel. Oder eben Syndikalismus, ne? Auch eine Gewerkschaft, die so autonom organisiert ist, kann letztendlich nur eine Interessenorganisation sein für halt bestimmte Leute. Das ist zwar cool, wenn die meinetwegen kämpferisch für die eintreten und halt da Arbeitsplatzverbesserungen, Lohnerhöhungen oder was weiß ich halt durchsetzen, direkt gegen die Unternehmen oder so. Aber eigentlich haben die ja einen sozialrevolutionären Anspruch im anarchistischen Sinne. Eigentlich geht es darum, mit so einer autonomen Gewerkschaftsarbeit halt tatsächlich die Gesellschaft auch in Frage zu stellen und halt weiterzuentwickeln, in der wir leben. Und auch die anderen Sachen, ne? Anarchokommunismus, gut, das kann halt eine schöne Lehre sein, irgendwie Gesellschaft ohne Herrschaft, aber die bedeutet halt nichts. Das kann auch einfach nur eine Ideologie werden am Ende. Und auch der Kommunitarismus, die Gemeinschaften, ne, viele Gemeinschaften, vor allem natürlich Kommunen, sind gestartet wirklich mit dem Anspruch, dass man da die neue Gesellschaft aufbaut, sei es jetzt hier 68er Kommunen und so weiter, alles was dann später kam, also auch 70er, 80er gab es wirklich 1 Million Menschen in den USA, die auch aus den Städten rausgezogen sind und Landkommunen gegründet haben, aber auch schon Anfang des 19. Jahrhunderts große Bewegung. Und da wirklich der Anspruch, wir bauen jetzt was Neues auf. Aber wenn man damit halt nicht mehr tatsächlich Gesellschaft insgesamt verändern will, dann wird es eben nur ein Rückzugsort. Ne? Leute leben da schöner, Leute können da irgendwas anderes verwirklichen, aber es wird eben nicht mehr ein rebellischer Ort oder so. Und so auch bei diesem aufständischen Anarchismus, dem Insurrektionalismus, ne? Da könnte man sagen, okay, ja, Dinge zu zerstören oder sowas in der Art, das ist ja schön und gut. Also ja, klar, offenbar gibt es halt Sachen, die wir nicht brauchen halt in einer zukünftigen Gesellschaft. Aber ne, das kann ja nicht der Selbstzweck sein. Also irgendwie müsste ja was Neues halt entstehen und dieses Neue müsste man halt auch aktiv schaffen. Und das ist der Grund, warum trotz dieser ganzen Kritik auch im Anarchismus halt am Ende wieder sowas, eine Bezugnahme auf Politik reinkommt. Ne? Also zum Beispiel, wenn die Polizeiaufgabengesetz verschärft wird und die Polizei halt mehr Macht kriegt, dann müssen natürlich Anarchistinnen auch dagegen protestieren und auch politisch sozusagen sich engagieren, indem sie halt da eine Demo dagegen machen, indem sie halt das Thema verbreiten, was da das Problem damit ist oder sowas in der Art. Ne? Da gäbe es sicherlich ganz viele verschiedene Beispiele dafür. Wenn man halt die Gesellschaft insgesamt verändern will, geht es halt nur, wenn man sich eben auch teilweise auf das bezieht, was Politik nun mal ist. Aber mit dieser ganzen Kritik sozusagen gehen die Anarchisten halt anders ran und machen eigentlich trotzdem ungern Politik. Also ich bin für mich selber in den Nachdenken darüber halt zu dem Ergebnis gekommen, dass ich sagen würde, Politik machen ist für mich jetzt eigentlich so wie halt so Abwasch oder Klo putzen. Ja, also die meisten Leute machen es halt nicht gerne, aber irgendwie muss es halt gemacht werden. Ich persönlich traue auch nicht Leuten, die sagen, ich mache gerne Politik. Das finde ich irgendwie einfach ein bisschen komisch, so unangenehm. Aber aber man kommt eben nicht darum rum, wenn man nicht nur zum Beispiel Subkultur sein will, wenn man nicht nur irgendwas Alternatives machen will, wenn man nicht nur im nur persönlichen Umfeld was verändern will oder nur sich selber verändern will, sondern wenn wir sagen, wir wollen die Gesellschaft insgesamt verändern, müssen wir uns natürlich mit den Machtverhältnissen auseinandersetzen und halt einfach auch pragmatisch mit den Sachen umgehen. Und das ist schon so eine paradoxe Perspektive, die ich jetzt hier aufmache. Also das bedeutet, ne, es gibt da irgendwie eine Gleichzeitigkeit. Eigentlich wollen die Anarchistinnen was ganz anderes tatsächlich und versuchen das auch jetzt schon zu realisieren. Also die gehen davon aus, dass wir jetzt schon anders handeln können. Ne? Deswegen wird die Politik kritisiert und abgelehnt. Aber gleichzeitig beziehen sie sich halt auch auf Politik. Und ab und zu machen sie auch radikale Politik. Und das bedeutet halt tatsächlich, in diesen Widersprüchen zu handeln. Ne? Das ist halt ein relativ klassisches Thema. Ne? Wir kommen da nicht raus. Ich habe keine Lösung mitgebracht für das Politikproblem. Aber mit diesen Überlegungen, die ich jetzt halt mit euch mitgeteilt habe, geht mir vielleicht an das ganze Thema ein bisschen anders ran. Beziehungsweise ist es erstmal der Versuch, auch ein bisschen genauer zu erklären, was ist denn tatsächlich das politische Denken im Anarchismus? Also worum geht es da? Ne? Was ist das, was das auszeichnet, außer dass es irgendwie Subkultur ist, außer dass sie sich besonders radikal fühlen oder sowas in der Art? Ich würde sagen, da gibt es halt eine politische Theorie, ne? Da gibt es eine bestimmte Form zu denken und die erscheint natürlich vielen Leuten ungewöhnlich, aber das liegt daran, dass eben die Form, wie Politik definiert wird, natürlich auch eine ist, die von herrschender Ordnung einfach auch gesetzt wird. Also es ist auch sehr schwierig, da für andere Perspektiven einzutreten. Ja, okay. Hier, und hier hatte ich noch so ein paar Sachen gesammelt auf diesem Blog. Alles klar. Gut, soweit das mal. Ich wollte es jetzt nicht zu lang machen, deswegen konnte ich halbwegs folgen. Fertig, erstmal. Ja, okay.